Konservenradio. Gibt's doch gar nicht. Ich glaub, der meint das ernst. Aber, nee. Das gibt ja nicht. Genauso wenig wie dieses Kaffdosenhausen. Das gibt auch nicht. Ganz sicher nicht. Ich hab das gejugelt. Nix gibt da. Kein bisschen. Lasst euch nix erzählen. Das ist wie in der Politik, die erzählen auch vielen, halten gar nichts. Den darfst du nix glauben. Und jetzt ist Wahl, ganz bitter. Aber geht hin. Informiert euch und geht hin. Ganz wichtig. Auch in Dosenhausen. Obwohl es das ja nicht gibt. Schwierig. Naja, wollen wir hören, was der heute wieder zu erzählen hat. Garantiert auch wieder so ein Unsinn. Neulich erst hat er was gefaselt von wegen, was war das noch? So ein Brett auf einer Faszienrolle. Als wenn irgendeiner wüsste, was eine Faszienrolle ist. Außer da seinem besten Kumpel, diesem Frank. Nicht der Fink, der Frank. Der weiß, was eine Faszienrolle ist. Und dem singe Holde. Die auch, aber nee, sonst keiner. Das is it. Deswegen, lasst euch nix erzählen. Ich bin mir sicher, dat gibt all ja nicht. Wisst ihr Bescheid? Herzlich willkommen hier im Mikromuskulaturtrainingsstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 217, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Diesmal beginnen wir direkt mit einem Knaller. Ihr habt's euch bestimmt schon gedacht, doch hört selbst. Balance Board, Balance Board, Balance Board, Balance Board, Balance Board. Es ist Samstag, der 15.02.2025, 9.55 Uhr. Ich strohwitwere gerade und ich gebe diesen genauen Zeitpunkt an. Falls im Falle meines Todes ein genauer Zeitpunkt notwendig ist, man weiß ja nie, ob die Uhr kaputt geht. Ja, letzte Konserve, bin ich euch ja noch was schuldig geblieben. Das mache ich jetzt. Ich werde mich todesmutig auf das Board meiner Holden stellen, in der Hoffnung, dass es nicht durchbricht. Deswegen klingt das hier auch so scheiße. Ich bin hier in einem geschlossenen Raum. Wenn ich von dem Ding runterfalle, wird mich so schnell niemand finden. Die Holde, die kommt erst Dienstag wieder. Und ja, vielleicht zwischendurch K2. Man weiß es nicht. Oder die alte Dame nebenan wird mich vermissen. Aber um Fremdverschulden auszuschließen, erzähle ich euch das jetzt hier einfach mal so, falls jemand diese Aufnahme findet. Dann ist ja dann auch alles klar. Falls nicht, habt ihr was zu lachen. So, ich habe dieses Board hier hingestellt und so hört sich das an. Ich stelle mich jetzt hinten auf die Ecke und auf die Mitte. Wuppa, halt mich dabei noch an einer Stuhllehne fest und bin schon ziemlich wackelig auf den Beinen. So. Weiß ja nicht, wie man da stehen muss. Und jetzt habe ich die Stuhllehne losgelassen. Ey, Leute, nee, ich halte sie wieder fest. Das ist schon ein wenig, ja, ich stelle mich gerade hin. Also reden und Gleichgewicht halten ist schwierig. Ja, aber ich stehe drauf. Ich wackele zwar und es fühlt sich richtig scheiße an. Ich habe vielleicht auch die richtige Haltung noch nicht gefunden, aber es wird, ja. Okay, genug des Selbstversuchs, tut schon den Beinen weh, ich höre auf. Aber es hat geklappt, ich bin nicht zu Schaden gekommen. Glück für mich, Pech für euch. Bedienungsanleitung Balanceboard. Ach, es gibt auch eine Bedienungsanleitung, da guck. Mal reingucken. Also, für euch. Das Balanceboard heißt Balanceboard. Und die Korkrolle heißt Korkrolle. die heißt nicht Faszienrolle. Die heißt auch nicht Rollabola. Ich tue das hier mal wieder vernünftig hin. So. Die heißt auch nicht Faszienrolle. Die heißt Korkrolle. Ich glaube, das erzähle ich euch aber von der anderen Kiste, vom anderen Mikro. Warum ist das so? Weil es sich dann einfach besser anhört. Ich mache hier an dieser Stelle mal aus. Wir hören uns in einem Bruchteil einer Sekunde wieder. Nämlich für euch ist das nicht so viel Zeit wie für mich. Weil für euch ist es einfach nur das Umschalten vom einen auf das andere Mikrofon. Für mich ist es aber, ach, das ganze Gerödel hier ablegen, runter in den Keller gehen und naja, ihr kennt das. Bis später. Zack, klick, da ist er wieder. Ja, ich habe hier diese Bedienungsanleitung vom Balance Board. Wer hätte es gedacht? Schauen wir mal. Also, ich könnte jetzt einen QR-Code scannen und direkt zu Produktinformationen, Zubehör, Servicestellen und einer Videoanleitung kommen. Das ist ja interessant. Und die finde ich auch woanders, eine Videoanleitung. Vielleicht gucke ich mir das gleich mal an. Produktumfang, Produktteile, ein Balanceboard und eine Korkrolle. Das Balanceboard ist sofort einsatzbereit. Made in Germany, Bordspaß, egal wann und wo du bist. Allgemeine Informationen, Bedienungsanleitung lesen, aufbewahren, Symbol Warnung, Symbol Hinweis, Symbol Zusatzinformation. Ja, das hätte ich vorher mal lesen sollen. Da gibt's auch Verletzungsgefahrhinweise. Aber kommen wir mal zur Sicherheit. Bestimmungsgemäßer Gebrauch, das Balanceboard, ausschließlich für Personen mit einem Maximalgewicht von 120 Kilo, ausschließlich für einen privaten Hausgebrauch, nicht gewerblich, darf nur von Kindern verwendet werden, die von einem erfahrenen Freund oder einem für die Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Naja, das ist ja noch in Ordnung. Und ich soll es nur so verwenden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß, kann zu Sachschäden führen, wofür niemand irgendeine Haftung übernimmt. Na toll. So, Sicherheitshinweise, Verletzungsgefahr. Die Anwendung des Balanceboards kann gefährlich sein, wenn du nicht vorsichtig bist. Ich soll also stets eine geeignete Schutzausrüstung tragen. Zum Beispiel Turnschuhe hatte ich an. Also, ich hatte Allrounder an, die sind für alles. Knie- und Ellenbogenschützer, Sporthandschuhe, Schutzhelm. Ach du Scheiße, ich hätte sterben können. Hört ihr? Das ist, ich hatte keinen Helm auf. Katastrophe. Und ich soll das nur auf flachen, trockenen Oberflächen, die frei von Sand, Schotter, Steinen und anderen Gegenständen. Ja gut, das ist mein Wohnzimmer. Ein Krümel sind da vielleicht, ich habe nicht gesaugt. Und Border am besten auf harten Oberflächen. Beton, Fußböden aus Holz, Laminat. Achtung, Beschädigung möglich. Oder auf speziell konstruierten Flächen. Zum Beispiel Flächen zum Skateboarden. Ja. Springend auf das Balanceboard zu steigen, kann gefährlich sein. Das kann zu Verletzungen führen. Ach, wer hätte es gedacht? Und man soll keine Personen schieben oder ziehen, die draufstehen. Und man soll es nicht auf öffentlichen Straßen oder Wegen benutzen. Ja gut, dann habe ich wenigstens ein bisschen was richtig gemacht. Unter Umständen können sich Kleinteile von der Korkrolle ablösen. Kinder unter 8 Jahren können an den Teilen ersticken. Ach, also ist diese Korkrolle auch sehr krümelig. Naja, nicht geeignet für Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit Mangel an Erfahrung oder Verstand. Es sei denn, sie werden beaufsichtigt. Aha. Man soll auch nicht mit der Verpackung spielen. Ja, soweit zu den Sicherheitsgeschichten. Also ja, ich hatte weder Ellbogenschoner noch sonst irgendwas an. Auch kein Helm. Also retrospektiv war es voll gefährlich. Ich hätte das vorher lesen sollen, aber ich habe es halt erst hinterher gefunden. So, und dann gibt's Hinweise zur Beschädigungsgefahr. Unsachgemäße Benutzung kann zu Beschädigung führen. Das heißt, man sollte vor jedem Gebrauch das Balanceboard und das Zubehör kontrollieren und es auf gar keinen Fall benutzen, wenn es beschädigt, das heißt gerissen, gebrochen oder deformiert ist. Man soll es nicht in Wasser tauchen oder andere Flüssigkeiten. Man soll es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser schützen. Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Nicht in feuchten oder nassen Bereichen verwenden. Und man soll es nie so lagern, dass es runterfallen kann. Es darf keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, zum Beispiel in Ofen oder Witterungseinflüssen wie Regen, Man soll keine ästhetischen Veränderungen vornehmen und es nur so verwenden, wie es vom Hersteller empfohlen wird. Und keine Lasten drauf platzieren, die schwerer als 120 Kilo sind, weder während des Betriebs noch während des Nichtgebrauchs. Aha, die Bedienung. Balanceboarden, also das hat sogar eine eigene, das ist offensichtlich eine eigene Sportart, Balanceboarden. Balanceboarden kann gefährlich sein. Man soll immer auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen achten und eine angemessene Schutzausrüstung tragen und immer auf die Umgebung achten. Und man soll es nur an Orten verwenden, an denen es nicht zu Sachschäden führen kann. Nicht auf öffentlichen Straßen oder an Orten, an denen man Gefahren oder Verletzungen verursachen kann. Man soll sich zum Erlernen neuer Techniken Zeit lassen und sicherstellen, dass man das Balanceboard jederzeit unter Kontrolle hat. Ja, wie soll ich denn sowas machen? Weißt du, da hast du null Plan, stellst dich auf das Ding, da habe ich einen Scheiß unter Kontrolle. Aber hey, ich soll immer auf die Umgebung achten, damit ich sicher absteigen kann. Die schwersten Verletzungen bei der Anwendung des Balanceboards sind Knochenbrüche, die beim Runterfallen entstehen können. Und ich soll das sichere Fallen und das Abrollen am Ende eines Falls üben, um Verletzungen zu minimieren oder zu verhindern. Und ich soll mir, wenn ich meine Balanceboard-Technik ausbauen möchte, Videos mit Anleitung von Profis im Internet anschauen. Ja, das ist ja der Knaller. So, Balanceboard, kannst du noch die Korkrolle Balanceboard anzuhalten? Ja, also Korkrolle habe ich ja nicht. Ich wundere mich, dass ich hier... Die reden hier immer von der Korkrolle und unsachgemäßen Gebrauch und Reinigung und Aufbewahrung und überhaupt, aber hier steht überhaupt nichts von dem Ball. Und hier steht auch überhaupt nichts von dieser Fasthalbkugel. Ich bin ein wenig irritiert, aber okay, vielleicht gibt es ja auch eine Bedienungsanleitung für... Und dieser Typ, der hier vorne auf dieser Beschreibung drauf ist, der hat schon... Das ist der Knaller. Der hat als Schutzausrüstung eine Sonnenbrille auf. Also der hat weder Arm- oder Ellbogenschützer noch Knieschützer. Der hat zwar Turnschuhe an, aber das ist es dann auch. Und eine Jeans. Und die ist an den Knien schon ziemlich ausgefranst. Aber da ist kein Blut zu sehen. Also ich glaube, der hat... da auch schon Schwierigkeiten mit gehabt. Ja, das sieht alles schön aus. Und hinten ist noch einer, der hat das auf den Rücken geschnallt. Das kann man also, glaube ich, auch, das Ding einfach auf den Rücken schnallen. Aber da stelle ich mir dann die Frage, wo hat er jetzt die Korkrolle? Ja, wie auch immer. Das ist das Gear meiner Holden. Da hat die sich was ganz Tolles überlegt. Und schön für sie. Ich habe das jetzt ausprobiert. Ich werde das jetzt nicht öfter machen. Vielleicht stelle ich mich mal drauf, um diese Mikromuskulatur zu testen. Aber ich werde kein Balanceboarder oder so, sondern ich werde einfach nur ein Mikromuskulaturintensivierer beim Gleichgewicht halten auf einem Punkt. So. Wie man das dann so richtig Vogue ausdrückt, weiß ich noch nicht. Aber ich überlege mir da noch ein schönes Wort. Ja, wisst ihr Bescheid. Aber Hauptsache, die Holde hat da Freude dran. Weil das ist schön. Weil wenn die sich freut, freue ich mich auch. Genug gebalanceboardet Mikro-Dings da. Kommen wir zu was anderem. Es ist Montag, der 17.02.2025 und ich stehe hier am Hafen von Hörnum-Sylt. Unweit an einer Dalbe dümpelt ein toter Pottwal, den Muschelfischer dort festgemacht haben. Der Kadaver misst geschätzt um die 14 Meter und ist ziemlich prall. Ich muss sehen, dass ich mein Fischbrötchen aufgegessen kriege, denn der Kadaver könnte jederzeit platzen. Ab und an treibt der auflandige Wind eine Geruchsschwade in meine Richtung und ernsthaft, da kann einem schon der Appetit vergehen. Keine Ahnung, warum er den in diesem Zustand vor den Hafen geschleppt hat. Mutmaßlich will man den ja untersuchen. Wahrscheinlich deswegen. Oder damit er nicht die Außenbänke versaut, keine Ahnung. Wie auch immer. Wenn das schief geht, wird es nicht witzig. Weil... lecker. weil von diesen Kadavern generell Infektionsrisiken ausgehen. Und wie gesagt, steht der stinkende Meeressäuger unter Druck. Aufgrund seiner isolierenden Fettschicht kühlt er nicht so schnell aus, was das Bakterienwachstum anregt. Der hat am Rücken schon einen Platzer, aber das bedeutet nicht, dass er nicht an anderen Stellen nochmal platzen könnte. Explosionsartig. Ich sag dir Fischbrötchen, ne? Erinnert mich so ein bisschen damals an diese, war das Allerheiligen oder so, hier mit der Nordseetaufe. Es soll in Oregon mal einen Versuch gegeben haben. Na, scheiß Möwe. Hau ab! Versuch gegeben haben, einen toten gestrandeten Wal an der Küste mittels Sprengung zu entsorgen. Angeblich gibt es davon auch eine Aufzeichnung von so einem örtlichen Filmteam, das dokumentierte, wie einige Menschen mit stinkendem Gewebe eingedeckt wurden und ein Auto wurde durch herabfallende Walteile zertrümmert. Tja, egal. Unbeirrt davon dümpelt der hiesige Blähwal an seiner Dalbe vor dem Hafen. Todesursache derzeit ungeklärt und wer weiß, ob er, wenn ihr das hört, nicht bereits geplatzt ist oder wieder rausgeschleppt. Ach, guck mal, da kommt jemand mit einer Planierraupe. Ja. Ich esse mal das Fischbrötchen auf und guck mal, was ich tut. Bis später. Je nachdem, wie der Wind kommt, ist echt scheiße. Die haben den Wal mit einer Planierraupe auf den Strand gezogen und dann kamen Metzger und haben das Tier zerlegt. Die Stücke hat man in Container verfrachtet und die sollen angeblich via Autozug zur Tierkörperverwertungsanstalt nach Jagel verbracht werden. Da will man dann tatsächlich die Todesursache rausfinden. Ende der Geschichte. Ich muss da jetzt mal reingrätschen, ne? Bist da? Also... Jetzt mal ohne Scheiß. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass der tatsächlich ernsthaft in Hörnum auf Sylt war. Also, nee. Der alte Geizhals. Von Öko, der fährt doch da nicht hin, um sich so ein Kadaver anzugucken. Im Leben nicht. Nee, wenn der nicht zufällig da gewesen wäre, und das war der nicht. Das ist hier Faktencheck, ne, von der Luise. Das war der nicht. Vielleicht heiße ich auch Elfriede, weiß keine Sau. Egal. Nee. Das hat der sich hier zusammengestrickt am Rechner, garantiert. Da verwette ich meinen Pöppes drauf. Wisst ihr Bescheid? Nee, hätte nicht. Also, ganz sicher nicht. War der da? Der hat bestimmt irgendwo im Netz gelesen, dass da was mit dem Wal war und hat sich gedacht, so, boah, das schlacht ich aus. Was für ein Wortwitz. Ausschlachten in Kadaver. Ja. Auf Sujet kütt der. Naja, also, glaubt dem nix. Das ist alles Fake, was der da verzählt. Also, den Wal gab's ja vielleicht wirklich, aber dass der da gewesen ist, Garantiert nicht. Aber wette ich alles drauf, auch die Chantal. Meine Tochter. Falls ich eine hab, wisst ihr Bescheid. Ne? Genau, bis später. Nächstes Thema. 19. Geocaching-Meisterschaft. Team Ozi Doki hat's geschafft. Was genau? Die Qualifikation zur 19. Geocaching-Meisterschaft. Sie meisterten die knackige Quali mit teils hohem Anforderungsniveau, mit gutem Teamwork, logischem Denken, Open-Caching-Vorerfahrung, Wissen und Kreativität und landeten auf Platz 18. Yay! Herzlichen Glückwunsch! Genaueres wie die Aufgabendetails nebst erreichter Punkte aller Teams unter gc-meisterschaft.de/die-anmeldung/. Eil! Wie die Veranstaltenden der 19. Geocaching-Meisterschaft in Cottbus verlauten ließ, habe der Zahlenteufel zugeschlagen. Team Ozi Doki befindet sich nicht, wie zuletzt gemeldet, auf Platz 18, sondern auf Platz 17. Yay! Darüber, warum die Cottbusser in Sachen Fehlerkultur die Verschleierungstaktik wählten, anstatt offen zu sagen, wir haben Mist gebaut, kann nur gemutmaßt werden. Möglicherweise dient dieser Move der Etablierung eines Traumwesens, dem bei Bedarf auch die Verantwortung für mögliche Ungereimtheiten bei der Meisterschaft selbst zugewiesen werden kann. Der Zahlenteufel ist übrigens eine für das gleichnamige Buch von Hans Magnus Enzensberger erfundene Figur namens Teplo Taxel, die einem kleinen Jungen namens Robert in seinen Träumen erscheint. Ob Teplo Taxel den Cottbusser Auswertenden gleichermaßen im Traum erschien, kann zwar vermutet werden, erscheint jedoch absurd. Die Anwendung eines Quietscherbretts zur Aufklärung verspricht in dieser Angelegenheit wenig Erfolg, da es sich bei Teplo Taxel um eine fiktive Figur und keinen echten Geist, Teufel, Dämon oder ein anderes übersinnliches Wesen handelt. Vom Anzünden schwarzer Kerzen und oder Verlesen von Formeln aus dem Necronomicon wird ebenfalls abgeraten. Und mit dieser Bombensensation endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 217 vom 20.02.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Sodalazi. Hast du dich immer schon mal gefragt, wie es wäre, wenn man keine Wahl hätte? Oder wie es wäre, in einer Autokratie zu leben? Brauchst du nicht, hier mit deutschem Pass. Willst auch nicht? Irrtum. Informier dich. Geh wählen. Hast du dich immer schon mal gefragt, warum in letzter Zeit die vielen Menschen auf die Straße gehen, für die Demokratie kämpfen, gegen den Rechtsruck? Um auch in der Zukunft eine Wahl zu haben, informier dich, geh wählen. Hast du dich noch nie gefragt, warum es sich lohnt, genau in diesem Land zu leben? Warum so viele hierhin wollen, obwohl wir eine schwierige Vergangenheit hatten? Und warum genau wir diese Leute auch brauchen? Informier dich, geh wählen. Hast du dich immer schon mal gefragt, warum die Alten gerne am Weiter so festhalten? War ja schön bislang überhaupt, Traditionen sind ja so wichtig. Kann denen egal sein, die sind vor der Zukunft tot. Informier dich, geh wählen. Hast du dich immer schon mal gefragt, warum das Gelaber der Rechten und deren Steigbügelhaltern so verfängt? Warum sie das sagen, was du hören willst? Weil sie wissen, dass du das ungeprüft glaubst und sie damit in der Regel durchkommen. Informier dich, geh wählen. Bist du jetzt mäßig beunruhigt, zweifelst, weißt aber nicht, was du wählen sollst? benutzt den Valomat oder den Realomat oder den Kandidatencheck oder was anderes. Das kostet dich nur wenige Minuten, aber kann dein Leben und deine Zukunft ändern. Informier dich. Geh wählen. Glaubst du jetzt, deine Stimme zählt eh nicht und du kannst ohnehin nichts ändern? Das kann passieren, aber du kannst strategisch wählen. Die erste Stimme für die Person, die eine echte Aussicht auf den Wahlkreis hat, und die zweite Stimme für die Partei, die koalitionstechnisch am ehesten deinen Ansichten entspricht. Informier dich. Geh wählen. Wenn du bis jetzt zugehört hast und weißt, dass deine Stimme zählt und du es mit in der Hand hast, willst, dass die Demokratie in diesem Land weiterhin besteht, verstanden hast, wie wichtig eine geeinte EU wirtschaftlich agieren kann und dass Rassismus und Klimafeindlichkeit hier keine erstrebenswerte Zukunft hat, geh wählen. Deine Stimme, deine Chance, geh wählen. Es ist deine Zukunft. Geh wählen. Lass dich nicht verarschen. Informier dich. Geh wählen. Wir sehen uns an der Urne. Thank you.